Die Frage, kann man aus dem Wirrwarr der gefälschten Geschichte überhaupt noch echte Bestandteile herausheben, ist mit obiger Darlegung in bejahendem Sinne beantwortet. Die Scheidungsprozedur der Überlieferung in unechte und echte Bestandteile ist also möglich und vollzieht sich von selbst, das heißt mit logischer Notwendigkeit aus dem Ablauf des psychologisch-axiomatischen Denkens. Nicht Willkür ist am Werk, sondern die axiomatischen Reagenzkräfte erzeugen in der trüben Masse der gefälschten Überlieferung den historisch echten Niederschlag. Allerdings muss ausdrücklich betont werden, dass es immer nur gelingen kann, die echte Geschichte in ihren großen Grundstrichen nachzuzeichnen. Je mehr man sich in den 1000 Einzelheiten des Überlieferungsbildes kritisch beobachtend hinwenden möchte, je mehr tauchen die Einzelpunkte im Nebel der systematischen Fälschung unter. Axiomatisch denken bedeutet also noch ein weiteres: denke wesentlich. Für den Leser sei noch bemerkt, dass die vorliegende Schrift mit den beiden vorhergehenden Rätsel Rom im Mittelalter und Dogmen Christentum und Geschichtsfälschung eine kritische Einheit bildet. In Hinsicht auf die große spätmittelalterliche Fälschungsaktion legen diese drei Hefte insgesamt die Ursache jener Aktion dar. Sie beantworten die Frage, warum war die zu Beginn des 15. Jahrhunderts auf den sogenannten Reformkonzilien gegründete römische Universalkirche gezwungen, die mittelalterliche Gesamtgeschichte systematisch nach einem bestimmten Grundriss umzufälschen. Erstes Kapitel: Die religiös-politischen Hauptprobleme des 14. Jahrhunderts. Die französische Nationalkirche schaltet sich in die europäische Politik ein. Mit dieser Feststellung habe ich im letzten Kapitel des voraufgehenden Buches Dogmen Christentum und Geschichtsfälschung den Ursprung aller bedeutenden kirchlich-religiösen und weltpolitischen Ereignisse des anbrechenden 14. Jahrhunderts aufgehellt. Nennen wir die Einheit der in der französischen Nationalkirche zusammengefügten drei großen Kraftsysteme Kirche, Staat, Wissenschaft, den Gallikanismus, so können wir den Gang der Geschichte des ganzen 14. Jahrhunderts bezeichnen als die unter immerwährenden Kämpfen erstrebte Umwandlung des Gallikanismus in den Romanismus, wobei wir unter letzterer Bezeichnung die Idee der römisch-katholischen Universalkirche mit einem Universalpapst verstehen. Ihres ersten großen Erfolges als übervölkische Macht konnte sich die Nationalkirche Frankreichs rühmen, als es ihr unter anderem durch zweckmäßige Verwendung französischen Geldes in Westdeutschland gelungen war, den Dreiviertelfranzosen Heinrich von Luxemburg auf den deutschen Königsthron zu setzen. Heinrich VII. War dazu ausersehen, als Werkzeug des französischen Nationalpapsttums dem französischen Dogma in Deutschland und vor allem in Italien eine Bahn zu einstigen Siege zu schaffen. Der Kampf Heinrichs gegen die Kirchenfeinde in Italien endete unentschieden. Der Bote Gottes und Papst Clemens schied durch einen frühen Tod mitten aus dem Kampf. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten uns die kritischen Untersuchungen des letzten Heftes geführt. Und an dieser Stelle setzen wir jetzt unsere Durchforschung der gefälschten Überlieferung des 14. Jahrhunderts fort. Nach Heinrichs Tode wurde dem deutschen Volke wieder einmal ein Doppelkönigtum beschert. Gewählt wurde von der einen Partei der Wahlfürsten der Herzog Ludwig von Oberbayern und von der anderen Partei Herzog Friedrich der Schöne von Österreich. Auch alle weltliche Politik des 14. Jahrhunderts ist entweder bereits im innersten Kern der Motive Kirchenpolitik oder sie wird unabweisbar sehr bald in den dogmatisch-kirchlichen Strudel gerissen. Seit dem Anfang des Jahrhunderts nistet sich die Priesterschaft der einzelnen Religionskirchen mehr und mehr in die weltlichen Verhältnisse ein. Man versichert sich der Hilfe des weltlichen Armes zur Durchsetzung eines Dogmas. Fragt man nun, welche religiösen Kampfgruppen fanden in der zwiespältigen Wahl Ludwig Friedrich ihren machtpolitischen Ausdruck, so muss wie die Dinge infolge der planmäßigen Verfälschung der Quellen nun einmal liegen, jeder Versuch scheitern, im Einzelnen die religiösen Kräfteverhältnisse klarstellen zu wollen. Wer immer sich in der Sphäre der gefälschten Überlieferung auf einzelnes Geschehenes, auf ein spezielles Faktum verlassen möchte, der kommt zwischen den Mühlsteinen des absichtlichen Widerspruches der Quellen elendiglich um. Über diese Tatsache wird sich auch der Leser meiner früheren Schriften ganz klar sein. Möglich ist jedoch, durch kritische Prozedur die großen Gebirgszüge der wirklichen Geschichte des uns hier interessierenden 14. Jahrhunderts durch den Quellennebel hindurch wieder sichtbar zu machen. Man bedenke ferner, dass die kirchlich-politische Kräftegruppierung jener Jahrzehnte, wie zum Beispiel bei der Doppelwahl Ludwigs des Bayern und Friedrichs von Österreich, nicht etwa nach einem ein für allemal feststehenden Schema erfolgt zu sein braucht. Hier freie Christen, dort Kirchenchristen. Es bestand vielmehr die Möglichkeit einer ganzen Reihe wechselnder Parteikonstellationen. Um dem Leser von vornherein ein besseres Verständnis für die einsetzenden Parteikämpfe zu vermitteln, ist es zweckmäßig, schon an dieser Stelle die einzelnen Gruppen aufzuzählen und ihre wesentlichen Anschauungen und Kampfparolen zu charakterisieren. Diese Gruppen, das sei ausdrücklich bemerkt, sind nicht a priori von mir erdacht, sondern durch kritische Begutachtung des Quellenmaterials erschlossen worden.